Jüngst wurden in der Straßengemeinschaft Umsang im Gebiet Sonbung von der Stadt Rason die Ruinen aus der Urzeit und dem Altertum ausgegraben. Ein Forschungsteam bestehend vor allem aus den Forschern des Archäologie-Instituts der Akademie der Gesellschaftswissenschaften und den Mitarbeitern des Bereiches für Schutz des nationalen Kulturerbes der Stadt Rason führten im Gebiet Sonbung die Ausgrabung und Forschung intensiv durch. Schließlich haben sie eine Siedlungsruine in einem natürlichen Felsüberhang aus der Urzeit und zwei Dolmen und einen Wohnungsplatz aus dem Altertum ausgegraben und über 1000 Gegenstände ausfindig gemacht.